Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Feiertag der koreanischen Nation, wurde der Poster für das 21. Kim Jong-il-Festival herausgegeben. Auf dem Poster wurde die schöne Blume Kim Jong-il dargestellt, deren Hintergrund der Gipfel Jong-il und das Geburtshaus von Kim Jong-il im Geheimlager Paektusan der heiligen revolutionären Städte bilden. Im oberen Teil sind die Losung »Der große Führergenosse Kim Jong-il weilt auf ewig unter uns« und die Schrift »Der Tag des leuchtenden Sterns« mit dem Festivalemblem eingeprägt und ist das Feuerwerk über den Gipfel Jong-il dargestellt. Im unteren Teil sind die Schrift »Das 21. Kim Jong-il Festival, Festivalplatz, Frist und weitere zu sehen«.